B. Hören Sie zu und sprechen Sie nach. Guten Tag, mein Name ist Gerhard. Ich suche die Personalabteilung. Guten Tag, mein Name ist Gerhard. Ich suche die Personalabteilung. Guten Tag, Herr Gerhard. Haben Sie einen Termin? Guten Tag, Herr Gerhard. Haben Sie einen Termin? Ja, um 9 Uhr mit Frau Daimler. Ja, um 9 Uhr mit Frau Daimler. Moment, ich rufe Frau Daimler an. Moment, ich rufe Frau Daimler an. Bitte entschuldigen Sie, Frau Daimler ist noch nicht im Büro. Können Sie 15 Minuten hier warten? Bitte entschuldigen Sie, Frau Daimler ist noch nicht im Büro. Können Sie 15 Minuten hier warten? Ja, natürlich, kein Problem. Ich warte. Ja, natürlich, kein Problem. Ich warte.